I would like to tell you something about the theme of healing. Als wir vor ein paar Wochen an einem Sonntag Heilungsgebetszeit während des Gottesdienstes hatten. A few weeks ago, during the healing service, there was a prayer time. Da habe ich so richtig begriffen, dass es bei Heilung um einen geistlichen Kampf geht. And I really understood that healing is a spiritual battle. Ich habe Ende Juli einen Bandscheibenvorfall gehabt. At the end of July, I had a slipped disc. Mit viel Glück, weil ich hatte keine Lähmungen, aber sehr starke Schmerzen. Luckily, I didn't have any paralysis, but a lot of pain. Und an dem Sonntag, da war ich schon vorher in Therapie, da hatte ich gute Tage, schlechte Tage, gute Tage, schlechte Tage. And till this Sunday, I was already in therapy and I had good days and bad days. Und natürlich habe ich mich danach gesehnt, überhaupt keine Schmerzen und Beschwerden mehr zu haben. And of course, I desired to have no pain at all. Und der Pastor Rob hat uns aufgefordert, wer Hilfe braucht oder Heilung in Anspruch nehmen möchte, der möge aufstehen und das damit auch zeigen. And Pastor Rob asked us, whoever wants healing, they should stand and receive it. Und in mir hat sich alles gewehrt. Ich wollte sitzen bleiben. And in me, I just didn't want to stand. Nothing in me wanted to stand. Also ich war ja schon in Therapie. Ich wollte nur mal so ein bisschen noch dazu geheilt werden. Und warum soll ich da jetzt aufstehen? I was already in therapy and I just wanted to be healed a little bit more. So why should I stand? Und gerade durch meinen Widerstand in mir habe ich schon begriffen, was sich da jetzt abspielt. But through my resistance that I felt inside of me, I realized something was happening. Und auch begriffen, dass es ganz wichtig ist, zu zeigen, ich brauche deine Hilfe, Vater. And I realized that it's very, very important to show, Lord, I need your help. Nicht, weil er uns klein machen will. Not because he wants to belittle us. Sondern weil es eben da um einen geistlichen Kampf gibt, wo wir der dunklen Seite zeigen sollen. Wir haben einen Vater, wir haben einen Gott, der uns hilft. Ein bisschen kürzere Phrase. Okay, Entschuldigung. Wo hast du mich verloren? It's important to show it because dass wir der dunklen Seite der Welt zeigen, wir brauchen Gott. That we show the dark side that we need God. Also bin ich aufgestanden. So I stood. Und ich habe auf einmal wirklich Gott zu mir reden gehört, nicht laut, aber ganz stark in meinem Inneren. And I heard God speak to me. Okay, ich mache das mit den Bandscheiben. Okay, I will heal your slip disc. Aber Sylvie, was du viel mehr brauchst. But what you really need, Sylvia. Das ist Heilung in deiner Seele. It's healing in your soul. In deinem Herzen, da gibt's ganz viel, was geheilt werden muss. In your heart there is many things that need to be healed. Und hat der Heilige Geist wirklich eine ganze Liste aufgezeigt. Das war grässlich. And the Holy Spirit showed me a whole list of things that needed to be healed and it was horrible. Ungeduld. Impatience. Voreingenommenheit. Prejudice. Einen schrecklichen Ordnungssinn, mit dem ich zu Hause die ganze Familie quäle. Being too neat and making others suffer at home. Und ich sage euch jetzt nur die schöneren Sachen. And I'm just telling you the nicer things. Und das Tolle war, der Heilige Geist hat mich ganz schnell auch ins Gebet geführt, das alles einzeln hochzuheben. And amazingly, the Holy Spirit led me to confess every single one of these, and it went very quickly. Und das war so befreiend. And it was so releasing. Und ich kann euch wirklich nur Zeugnis geben, seit diesem Sonntag ist mit mir was passiert. And I can just tell you that since this Sunday something changed in me. Ich bin von ein paar dieser grässlichen Eigenschaften komplett befreit. I was really set free from these terrible characteristics. Und manches ist nicht ganz weg. And other things are not gone yet. Aber Gott hilft mir, er zeigt mir das gleich. But God helps me and he shows me. Right dass away, ich ihm unmittelbar diese Dinge bringen kann und er weiter an mir arbeiten kann. That I can take these things to him immediately and he works on them. Und ich bin einfach begeistert davon und ich wünsche mir and I'm really excited and I wish noch mehrere solche Gelegenheiten in der Gemeinde, wo jeder wirklich den Mut haben kann, aufzustehen und Gott alles zu bringen, was in ihm noch nicht in Ordnung ist. And I wish that in our church there is more and more opportunity for people to stand and tell God what they need and receive healing. Weil ich überzeugt bin, wir brauchen das alles ständig. Es ist dauernd mit uns was los. And I'm convinced that all of us need this constantly. There's always something happening with us. Und ich wollte noch zum Freitag sagen, ich war das erste Mal bei dem Worship-Abend, obwohl es schon vier gegeben hat. And I want to tell you also, Friday evening, I was at the worship evening. It was my first time, although there's already been four. Das war so spitze. It was so incredible. Also wenn jemand noch nie war, bitte versäumt das nicht. Das ist, wow, Wahnsinn. Little Hillsong in Vienna. If some of you have not been to a worship evening, then please just come, because wunderschön, it's intensiv, incredible. Unbeschwert, füllend. Man legt alles ab. Es ist ein Traum. It's filling. It's releasing. You can give it all to Him. It's amazing. Es war nicht ausgemacht, aber es musste ich sagen. I had to tell you that. Thank you. What a great testimony, isn't it? Was für ein großartiges Zeugnis. God wants to heal the roots. Gott möchte nämlich die Wurzel heilen. God wants to heal immediately. Und möchte auch unmittelbar heilen. And he's willing. Und ist dazu bereit. If we will stretch it out. Wenn wir uns ausstrecken nach ihm. This morning I want to go back and stay on this theme of healing. Heute Morgen möchte ich noch einmal über das Thema Heilung sprechen. I want to go to let's go to slide 6. I want you to look at this picture again from Numbers 21. Und ich möchte euch, dass ihr euch nochmal dieses Bild anseht aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 21. The brazen serpent. Und da geht es um diese eiserne Schlange, bronzene Schlange, on the pole, die auf einem Pfahl aufgerichtet wurde. Let's pray. Und wir wollen vorher noch beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass du der Gott der Heilung bist und dass du uns liebst und dass du gekommen bist, damit wir das Leben haben können und dass wir es in Fülle haben. Und ich bete heute früh, dass du etwas bewegst in unserer Mitte und dass du uns Heilung bringst in unseren Herzen, in unseren Seelen, auch in unseren Gedanken, auch leiblich. Wir lieben dich und preisen dich. Wir lieben dich, wir preisen dich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. I want to look at this again. Ich möchte, dass ich das nochmal ansehe. We talked about it a few weeks ago. Und vor ein paar Wochen haben wir schon darüber gesprochen. This is a picture of Jesus. Das ist ein Bild für Jesus. The children of Israel were in the wilderness and they were complaining. Das Volk Israel war in der Wildnis, in der Wüste und sie haben sich beschwert. And because they were complaining so much, und wegen dieser fortwährenden Beschwerde, despite all of God's goodness, obwohl Gott täglich Gutes für sie God tat, gave them something to complain about. Hat Gott ihnen einen Grund gegeben, sich zu beschweren. And he sent fiery serpents. Und es kamen Schlangen. And they were fiery because once they bit you, you just filled up with a fever. Und die Bibel nennt sie feurig, weil sie Giftschlangen waren. Sobald sie dich gebissen hatten, wurdest du mit Fieber, and also hast du Fieber just angefangen. You just burned up until you died. Und also das Fieber dauerte eben so lange, bis du daran starbst. And it was a picture of what was happening inside of them. Und das war ein Bild dafür, für das, was in ihnen vor sich ging. In Mark chapter 7 it says that the evil comes from within. In Markus Kapitel 7 heißt es, dass das Böse vom Inneren herkommt. So he was giving them an outward picture of what was happening in a root. Und so gab ihnen ein äußerliches Bild für das, was eigentlich innerlich geschah an der Wurzel. They were complaining. They were unthankful. Sie haben sich beschwert. Sie waren undankbar. They were indifferent. Sie waren auch gleichgültig. They were disobedient. Und ungehorsam. They were unbelieving. Haben nicht geglaubt. This had every kind of bad characteristic. Und es war so ziemlich jede Art der jeden schlechter Charakterzug war da. And the only way out of the wilderness. Und der einzige Weg aus dieser Wildnis heraus is to begin to give thanks in everything. Beginnt damit, dass man Dank sagt It's in allem. The only door out of a wilderness. Das ist die einzige Tür, die aus einer Wüste herausführt. And you will stay in the wilderness all of your life. Und ansonsten wirst du dein Leben lang in dieser Wüste verbringen. Even as a child of God. Selbst wenn du ein Kind Gottes bist, Until we learn to give thanks. Bis man nicht gelernt hat, Dank zu sagen. In Philippians 4:6 und in Philippa Kapitel 4 Vers 6 it says, Be anxious for nothing, heißt es, sorgt euch um nichts, but in everything through prayer, sondern in allem, sagt durch Gebet, with thanksgiving, mit Danksagung, let your requests be known to God. Lasst eure Anliegen vor Gott kommen. In Ephesians 5:20 und in Epheser 5 Vers 20 for everything, also gibt Sag Dank für alles. So in every situation you can find something to give thanks for. Das bedeutet, dass man in jeder Situation etwas finden kann, für das man dankbar sein kann. And in 1 Thessalonians 5:18. Und auch noch in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. In everything give thanks. In allem sag Dank. And as you read through the New Testament, especially the epistles, you see. Und wenn man jetzt das Neue Testament durchliest, besonders in den Briefen, Paul is always encouraging us to give thanks. Ist Paulus immer dabei, uns dabei zu ermutigen, Dank zu sagen. Now this morning as we look at this picture. Und wenn wir uns heute morgen dieses Bild ansehen. This is our healing. Dann ist das unsere Heilung. In John chapter 3 it's a picture of Jesus. In Johannes Kapitel 3 wird es verwendet, um Jesus zu beschreiben. And you notice that it's very specific. Und dieses Bild ist auch sehr spezifisch. As we heard in Sylvia's testimony. Ja, wie wir auch in Silvias Zeugnis gehört haben. God showed her a list of things that he wanted to heal. Da hat Gott ihr eine ganze Reihe von Dingen gezeigt, die er heilen wollte. And these people were bitten by serpents. Und diese Leute hier auf dem Bild wurden durch Schlangen gebissen. And then God told Moses to put the same kind of serpent up on a stick. Und dann hat Gott Mose gesagt, er soll ein Abbild einer Schlange machen, der gleichen Art von Schlange und sie auf einen Pfahl annageln. So they were looking at the very thing that had poisoned them. Und so schaute das Volk auf genau das Tier, das sie eben gebissen hatte. We need to do the same thing. Und wir müssen das Gleiche tun. We need to be honest with God. Wir müssen vor Gott ehrlich sein. And we need to look at that thing. Und wir müssen diese schlechte Sache anschauen. This root. Diese Wurzel. And the Holy Spirit is always faithful to reveal it. Und der Heilige Geist ist immer treu, dass er uns diese Wurzel auch bewusst macht. The worst thing you can do is look at someone else. Das Schlimmste, was du in der Situation tun kannst, ist auf andere zu sehen. If you're listening today and thinking of someone else, wenn du heute zuhörst der Botschaft und dabei an jemand anderen like your denkst, husband or your wife, vielleicht dein Mann oder deine or your Frau mother-in-law, oder deine Schwiegermutter or your teenager, oder dein Teenager, or if you're a teenager, your mother or oder wenn somebody, du Teenager bist, vielleicht denkst du dabei an deine Mutter. Then that is a log in the eye. Dann ist das so ein Pfahl, der im Auge steckt. And Jesus said, how can you help someone if you have a log in your eye? Und Jesus hat einmal gesagt, wie kannst du jemand anderem helfen, wenn du selbst einen Pfahl im Auge hast? A log in the eye. Einen Pfahl. This is the worst thing. Das ist so ziemlich das Schlimmste. It blocks healing. Denn er blockiert die Heilung. Now, think about yourself. Und denk einmal an dich selbst. And as we look at this picture, und wenn wir uns dieses Bild ansehen, I want you to see a picture of mercy. Dann möchte ich auch, dass ihr ein Bild der Barmherzigkeit seht. Because the mercy of God is just the greatest healing agent that exists. Denn die Barmherzigkeit Gottes ist wirklich die Sache, die am meisten Heilung bringt überhaupt. Because Jesus took our issue to the cross and bore it for us. Denn Jesus hat unsere Probleme, unsere Belastung ans Kreuz getragen und dort für uns ausgetragen. All these people had to do was just look. Und alles, was diese Leute damals tun mussten, war auf diese Schlange zu sehen. But how difficult it is to just look. Aber wie schwierig ist es, einfach nur dorthin zu sehen? Because of pride. Wegen des Stolzes. Pride. Stolz. I'm not going to look. Und dieser Stolz, der mir sagt, nein, ich schaue da jetzt nicht All hin. We have to do is look to Jesus. Alles, was wir tun müssen, ist auf Jesus zu sehen. The one who was crucified. Der eine, der gekreuzigt wurde. But we won't. Aber wir tun es nicht. We have an argument wir haben ein Argument with our spouse, wir haben einen Streit mit unserem Ehepartner oder vielleicht in der Arbeit. And God's message is, look to Christ, und die Botschaft, die Gott uns geben möchte, ist, schau auf Christus, the one who was crucified, dem einen, der gekreuzigt wurde, the one who endured all the contradiction of men, der eine, der wirklich allen Widerspruch von allen Menschen ertragen look to hat. Him, schau auf ihn. But we won't. Aber wir tun das nicht. There's something inside. Es ist etwas in uns. It's so easy to do and yet it's so difficult. Und es ist so leicht zu tun und doch ist es so schwierig. What is the work of God? Was ist nun das Werk Gottes? Jesus was asked. Und Jesus wurde diese Frage gestellt. Und er hat gesagt, das Werk Gottes ist zu glauben. Oh, that's so simple. Oh, das ist aber so einfach. Then why is the world lost? Dann fragt man sich, warum geht die Welt verloren? Because the world won't do it. Weil die Welt das nicht tut. And it's the same with believers. Und es ist das Gleiche im Leben eines We Gläubigen. Just won't look. Wir schauen einfach nicht hin. We'd almost rather suffer in self-pity. Es scheint, wir leiden lieber in einem Selbstmitleid. It's God's mercy. Und es ist aber die Barmherzigkeit Gottes, that makes the difference. Die den großen Unterschied macht. I was on the U-Bahn this week. Und diese Woche war ich in der U-Bahn unterwegs. And I was sitting behind two homosexuals. Und ich bin eine Reihe hinter zwei Männern gesessen, also es waren Homosexuelle. They were just kissing each other and und sie haben sich geküsst. Doing their thing and I just thought, there's no difference between me and them. Und ich habe mir einfach gedacht, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und zwischen What makes mir. Me different, and I was as I was looking at all the people on the U-Bahn. Und ich habe mich dann grundsätzlich gefragt, was unterscheidet mich eigentlich von den anderen Menschen um mich herum? And just looking at each one as a person and another person, another person, another person. Und ich habe versucht, wirklich jeden anzusehen als einzelne Person wahrzunehmen, eine Person und noch eine Persönlichkeit. Another one, another one. They're all little me's. I'm all of these people. Und das sind lauter kleine Ichs. They're just like me. Ich bin irgendwie allen von denen. There's a person in there who thinks just like, feels just like I do. Es ist eine Person, ein Mensch, der fühlt genau wie ich. There's so many of us. There's 6 billion of us or so. Und es gibt so viele von uns, nicht Milliarden. And what makes us different? Was unterscheidet uns? From each other. Von einer vom anderen. The mercy of God. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. It's so simple. Und es ist so einfach. That I've received mercy. Dass ich jemand bin, der Barmherzigkeit empfangen hat. And anyone can have mercy. Und jeder kann diese Barmherzigkeit empfangen. Now let's tie this into last week's message. Und das möchte ich jetzt gerne mit einbinden in die Botschaft von letzter Woche. With compassion. Mit dem Mitgefühl. Compassion is feeling the pain of another. Mitgefühl bedeutet, den Schmerz eines anderen Menschen and zu empfinden doing something about it. Und etwas dagegen zu unternehmen. And we have this great story in Luke chapter 10. Und wir haben diese großartige Geschichte in Lukas Kapitel 10. Of the Good Samaritan. Vom guten Samariter. And the Lord said this guy was walking and he felt compassion. Und die Bibel sagt, er ging und er hatte Mitgefühl. He felt compassion. Er hat das empfunden. It means he had sympathy and then he did something. Also er hat sympathisiert und hat aber auch etwas getan. He went over. Ist eben auf diese andere Straßenseite gegangen. He bound his wounds. Hat ihm die Wunden verbunden. He put oil on them. Hat sie mit Öl He put him on his donkey. Hat den Verletzten auf sein Lasttier gelegt. He took him to the inn. Hat ihn dann zum Gasthof gebracht. He checked him in. Hat dort für ihn bezahlt. And then he vouched for him. Und dann hat er auch noch Bürgschaft für ihn abgelegt. And then the person who asked the question. Und dann die Person, die diese Frage gestellt hat. Jesus asked the question. Und Jesus So he says, so tell me, which one of the three were a neighbor? Und Jesus antwortet dann eben, okay, welcher von den drei Männern war nun diesem Mann der Nächste? And the man answers, und dieser Mann antwortet, he doesn't say the one who showed compassion, er sagt nicht der Mitgefühl gezeigt he hat, says the one who showed mercy. Er sagt der Barmherzigkeit Look gezeigt at the connection. Hat. Und das ist die Verbindung zwischen Look at the connection. The Lord says compassion and the man says mercy. Der Herr sagt, redet von Mitgefühl und die Person antwortet oder interpretiert das als Barmherzigkeit. And the Lord says that's right. Und der Herr sagt dann darauf, What is das the ist connection richtig. Between mercy and compassion? Und wo ist nun der Zusammenhang zwischen Mitgefühl und Barmherzigkeit? Because the Lord wants us to live a compassionate life. Denn der Herr möchte, dass wir ein Leben des Mitgefühls leben. This is the abundant life. Und das ist das Leben, das man in Fülle haben kann. Dass man mit Menschen mitfühlen kann und etwas tut. To serve God by serving others. Dass man Gott dient, indem man anderen dient. I would suggest that mercy is the root of compassion. Und ich würde sagen, dass Barmherzigkeit die Wurzel des Mitgefühls ist. Show me a person who has received mercy and I'll show you a person who lives out compassion. Zeig mir einen Menschen, der Barmherzigkeit erlebt hat und ich zeige dir einen, der selbst Mitgefühl praktiziert. Show me a person who's too proud to receive mercy. Oder ein Mensch, der zu stolz ist, um Barmherzigkeit zu empfangen. And I'll show you a person who seriously lacks compassion. Und ich sage dir, die gleiche Person hat ein großes Defizit an Mitgefühl. Because this root Denn diese Wurzel, this root that God wants to establish, this root of mercy in our life, diese Wurzel, die Gott in unserem Leben verankern will, die Wurzel des der Barmherzigkeit. But how do we receive mercy? Die Frage ist aber, wie empfängt man Barmherzigkeit? I want you to look at a couple verses on the Beamer. Und ich möchte, dass ihr ein paar Verse mitlest. Hebrews 4:16. Zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 16. It says, therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. So that we may receive mercy. Damit wir Barmherzigkeit empfangen. And find grace in time of need. Und Gnade finden zur rechtzeitigen Zeit. There's two things that we need in our life. Es gibt eben zwei Dinge, die wir brauchen im Leben. We need mercy. Wir brauchen Barmherzigkeit. To bring us out of the minus. To zero, um uns aus dem Minus zumindest auf Null zu heben. And then we need God's grace to take us from zero into the plus. Und dann brauchen wir Gottes Gnade, um uns von Null ins Plus zu bringen. The mercy erases. Die Barmherzigkeit löscht aus. And the grace of God writes in. Und die Gnade Gottes schreibt etwas Neues hinein. But we cannot live in the grace of God. Man kann aber nicht in der Gnade Gottes leben. It says, you will find grace. Es heißt hier, wir finden Gnade. But the condition is that you receive mercy first. Aber die Bedingung daran ist, dass man Barmherzigkeit zuvor empfangen. That we may receive mercy and then find grace. Dass wir Barmherzigkeit empfangen und dann eben Gnade finden. But you cannot find mercy. You cannot receive mercy. Du kannst aber Barmherzigkeit nicht empfangen, unless you need mercy. wenn du sie nicht brauchst. And you don't need mercy, und du brauchst Barmherzigkeit dann unless nicht, you've sinned. Wenn du nicht gesündigt hast. Now that's a problem. Und das ist ein Problem. Because we have to have sin. Denn es muss Sünde da sein. I mean, there's a lot of people here who don't know what that is. Und es gibt viele, right? Vielleicht hier, die wissen nicht, was Sünde ist. To the problem, there's no problem. We will always find sin somewhere. Und es ist eigentlich kein Problem, denn man findet immer Sünde irgendwo. Because we are sinners by nature. Denn weil wir von Natur aus Sünder sind. In Romans 7, there's just nothing good in us. Und in Römer 7 steht, dass einfach nichts Gutes ist in uns selbst. Wow. So there's no shortage of sin. Also geht uns Sünde nie aus. Because it's either we do something bad, denn es ist entweder so, dass wir etwas Schlechtes tun, or we don't do something good, oder wir etwas Gutes nicht right? tun. We didn't pray for somebody, aber wir haben vielleicht für jemanden nicht gebetet, we weren't kind, oder waren nicht freundlich gegenüber, etc. So there's no shortage of sin. Und so geht uns die Sünde nie aus. There's a great abundance of sin. Und es gibt eine ganze Fülle an Sünde, die da ist für uns. But what there's a shortage is, aber was wirklich mangelt, is on humility. Ist Demut and honesty. Und Ehrlichkeit. And this is why the world is lost. Und deswegen ist auch die Welt verloren. There is so much mercy from God. Es gibt so viel Barmherzigkeit von Gott. In Ephesians chapter 2 verse 4. Und in Epheser 2 Vers 4. It says that God is rich in mercy. Steht, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. And he loves us so much. Und liebt uns so sehr. In Lamentations chapter 3. In Klagelieder 3, Vers 22, und dort im Vers 22, it says that his mercy is new every single morning. Steht, dass seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. In Psalm 103, Vers 11, und Psalm 103, 11, as high as the heavens above the earth, so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so great is his mercy, so groß ist seine Barmherzigkeit toward those who fear him. Gegen die ihn fürchten. God has such an abundance of mercy to give. Und Gott hat so ein Übermaß an Barmherzigkeit, das er geben kann. It says in Romans 5 verse 20. In Römer 5 Vers 20 heißt where es. Where sin abounded. Wo Sünde regiert. Grace did much more abound. War die Gnade übermächtig. But what's the problem? Aber wo ist das Problem? For some reason, we think that mercy is plan B. Aus irgendeinem Grund glauben wir, dass Barmherzigkeit der Plan B ist. And plan A is I do my very best. Und der Plan A wäre dann, ich versuche mein Bestes zu geben. And when I'm good, und wenn ich gut bin, God mir gelingt, loves me more, dann liebt mich Gott and umso mehr me more, und schätzt mich auch umso and mehr. If I fail, then there's plan B. Und wenn ich doch versagen sollte, dann gibt es noch Plan and B. That's mercy. Und Plan B ist die Barmherzigkeit. But mercy is plan A. Aber die Barmherzigkeit ist der Plan A. Plan B. Es gibt eigentlich keinen Plan B. God wants us to receive mercy and find grace. Gott möchte, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Because in Psalm 130, verse 4. Denn im Psalm 130, Vers 4. It is through receiving mercy. Heißt es, dass es durch den Empfang der Barmherzigkeit that, ist. That we learn to fear Him. Dass wir lernen, ihn by zu receiving fürchten, mercy, by receiving forgiveness. Indem wir Barmherzigkeit und Vergebung von ihm empfangen. So we spend our life trying to be good. Und so verbringen wir unser Leben damit, versuchen gut zu sein. And we wind up being detached from God. Und enden aber darin, dass wir von Gott abgeschnitten sind. Listen to this. Not in spite of our goodness, nicht trotz unserer Güte, but because of our goodness. Sondern wegen unserer Güte. Did you get that? Versteht ihr das? We wind up detached from God, not in spite of our goodness. Am Schluss sind wir nicht von Gott getrennt, trotzdem wir gut sind, because of our goodness. Sondern weil wir versuchen gut zu sein. When the younger son came back to the father in Luke chapter 15, als der Jüngere wieder zurückkam zum Vater in Lukas and Kapitel 15, the father ran und der Vater lief and auf ihn embraced zu him. Und hat ihn umarmt. And the younger brother was so shocked, like, und der kleine Bruder war also total schockiert darüber. Running, und er sieht einfach, like, wie sein Vater auf ihn zuläuft. Thinking, what is he do? Und denkt, was macht er jetzt? Schlägt er mich jetzt zusammen? Hat er so einen Stock in der Hand? Oh no! Nein. And the father gets closer and you see this big smile. Und der Vater kommt näher und dann sieht er, wie der Vater lächelt. He just hugs this kid. Und seinen Sohn umarmt. And he does the whole thing with the robe and the ring and the shoes. Und dann kommt das Ganze mit dem Mantel, den er ihm gibt, und den Ring. And they celebrate and all the stuff. Und sie feiern und das Ganze. They come home and they've killed the fatted calf. Und sie kommen nach Hause und sie schlachten eben dieses Mastkalb. They're having a party. Und da ist ein Riesenfest im Gange. Oh, the younger son is back. Der junge Sohn ist wieder da. And then it goes on for a while. Da geht das eine The older brother's coming from the field. Und dann kommt der Ältere auch zurück von der Arbeit. He hears something. Und er hört dann etwas, like, von weitem schon. Someone's having a party. Sagt, okay, irgendjemand feiert hier irgendetwas. Well, okay, let's have a party. Okay, dann. He comes home and servants come. Hey, what's going on? Und dann kommen die ersten Diener, die Knechte. Hey, was ist hier los? What's going on? Your younger brother's back, man. Dein kleiner Bruder ist wieder da. Your father killed the fatted calf. Und dein Bruder hat das Mastkalb geschlachtet. Dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet. He killed the fatted calf. Und dann dämmert ihm das Mastkalb. Hat er for him? Für ihn. And he was so angry. Und er wurde so wütend there darüber. Was no compassion. Da war überhaupt kein, no compassion. Kein Mitgefühl da. He had no feeling for his brother. Überhaupt kein Gefühl für seinen he Bruder. Should have been the one. Und er hätte ja derjenige sein sollen, who went and got his brother. Der hinging, um seinen Bruder zurückzuholen. He should have said to his dad. Und er hätte zu seinem Bruder, zu seinem Vater sagen sollen. Dad, Vater, I see how much pain this is causing you. Ich sehe, wie viel Schmerz dir das Ganze bereitet. I'm gonna go find my brother. Und ich ziehe jetzt los. Ich schaue, ob ich ihn finden kann. And then he should have split the inheritance with his brother. Und dann hätte er sein Erbe mit seinem Bruder teilen sollen. There was no compassion. Aber es war da kein Mitgefühl. Do you know why? Und wisst ihr, because warum? He didn't need any mercy. Weil er empfand, ich brauche keine Barmherzigkeit. Deswegen war auch der große Bruder genauso verloren wie der kleine Bruder. But the older brother was lost because of his goodness. Aber der ältere ging verloren wegen seiner Güte. He didn't need any mercy. Er brauchte keine Barmherzigkeit. And how often we strive to not be the younger brother. Und wie oft versuchen wir eben nicht, diesen jüngeren Bruder darzustellen, and we strive to be the older brother. Und versuchen so zu sein wie der große Bruder. And we're just as lost. Und dabei genauso auf der verlorenen because Seite stehen. God wants us to be like him. Weil Gott möchte, dass wir so sind wie er. He is mercy and grace. Er ist Barmherzigkeit und er ist Gnade. But we somehow think that, well, that's plan B. Aber irgendwie denken wir, das ist eben dieser Plan B. Plan A is to be like the older brother. Plan A ist, ich bin so wie der ältere Bruder. Plan C is the younger brother. Plan C wäre dann überhaupt and then if wie der I jüngere can't zu sein. Be like my older brother, und wenn ich nicht so sein kann wie der ältere, well, I can always go to dad and get mercy. Dann kann ich immer noch zum Vater gehen und um Barmherzigkeit bitten. But mercy is plan A. Aber die Barmherzigkeit it ist der Plan always A. Is and it always will be. Und es war immer so und wird auch immer so sein. God doesn't want us to graduate. Und Gott möchte nicht, dass wir einen einen Abschluss bekommen. From his mercy. Also sozusagen seine Barmherzigkeit hinter his uns lassen. Mercy is as high as the heavens. Denn seine Barmherzigkeit ist so hoch wie der Himmel. And hoch this ist. Should motivate us. Und das ist das, was uns motivieren soll. To be honest, dass wir ehrlich sind. To come to him, dass wir offen sind und zu with ihm kommen. Whatever the Holy Spirit shows us. Zu ihm bringen, was immer uns der Heilige Geist zeigt. Someone said this, und jemand hat einmal gesagt, that integrity, dass die Integrität, godly integrity, also die Integrität aus dem Glauben heraus, is my response to what the Holy Spirit shows me. Das ist meine Antwort auf das, was der Heilige Geist mir that's zeigt. Integrity. Das ist die Integrität. The Holy Spirit is always speaking to us. Der Heilige Geist spricht ständig zu always uns showing us something. Und zeigt uns ständig irgendetwas. But for some reason we think that aber aus irgendeinem Grund glauben wir, that's baby stuff. I should grow out of this. Dass das eben so auf die Art die Kinderstube ist und wir sollten no, daraus wachsen. That's maturity. Aber das ist eigentlich that's die Reife. Being conformed to the image of Christ. Das ist das, wenn man ins zum Bild Christi verwandelt wird. That we can be honest. Dass wir ehrlich sein können. Mercy is God's chief healing agent. Dass die Barmherzigkeit das Mittel ist, das Gott verwendet, um zu heilen. And if we confess something that actually we're not even guilty of. Und wenn wir selbst etwas bekennen sollten, das wir gar nicht getan haben, wo wir gar nicht schuldig geworden sind, und wir tun das dem Herrn gegenüber, the Holy Spirit will show us. Dann wird uns der Heilige Geist das he'll just smile zeigen and laugh and und wird vielleicht lächeln oder lachen. He'll show us. Und er wird es uns klar machen. We'll never make a mistake by trying to be too honest. Wir werden nie einen Fehler machen, indem wir versuchen, zu ehrlich zu sein. Let's look at the next slide. So the people came to Moses and said, "We have sinned." Und hier in 4. Buch Mose, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt. Because we have spoken against the Lord and you. Dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. That was the prerequisite to being healed. Und das war die Voraussetzung, um geheilt zu werden. We have sinned. Wir haben gesündigt. This is why the world is lost. Und deswegen ist die Welt verloren. Because the world won't say that. Weil die Welt das nicht sagen kann. The funny thing is that there are bigger sinners in the church than sometimes there are in the world. Und das Lustige ist, dass es ja in einer Gemeinde oft größere Sünder gibt, als es sie in der Welt because gibt. Because the younger brothers are gravitating to the church. Denn die jüngeren oder die kleineren Brüder, die zieht es ja hin zur Gemeinde. Because they know they're so lost. Denn sie wissen ja, dass sie so verloren sind. But people who are good don't, they don't. Die Menschen, die gut ein gutes Leben führen, wissen das nicht. So oftentimes we have like the society's worst people in our midst, you know? Und oft sind eben die schlimmsten Leute in der Gesellschaft in den Kirchen zu finden. And if we forget that, und wenn wir das vergessen, that's bad. Dann ist das schlecht. If we seem to graduate away from mercy, denn wenn wir dieses Kapitel der Barmherzigkeit hinter uns lassen and we all somehow move to be the older brother, und wir uns alle irgendwie auf das Ende hinbewegen, wo der große Bruder then stand, all we become is a society of Pharisees. Dann werden wir zu einer Gesellschaft von Pharisäern. We should have such compassion for sinners. Aber wir sollten ein solches Mitgefühl haben für Sünder. Why? Warum? Because we are sinners. Weil wir selbst, weil we wir Sünder know sind. How it feels to be a sinner. Und wir wissen, wie es sich anfühlt, ein Sünder why zu sein. Should we look at someone warum sollten wir jemanden anschauen? On an U-Bahn and be surprised. Auf der U-Bahn, in der U-Bahn zum Beispiel und überrascht sein. Or look down on them. Oder irgendwie herabblicken auf it jemanden. Is only by the mercy and grace of God that we are any different. If we are different. Es ist, wenn überhaupt der Fall, dann nur aufgrund der Barmherzigkeit der Gnade Gottes, dass wir uns unterscheiden. So our first step is to be honest. Und so ist der erste Schritt, dass wir ehrlich sind. And it is your benefit to be as honest as possible. Und es ist zu deinem eigenen Vorteil, wenn du so ehrlich wie möglich bist. Because the more you can find in your pockets, the more mercy you're going to get. Denn je mehr du da in deinen Taschen findest, umso mehr Barmherzigkeit wirst du empfangen. Oh Lord, I've got this and und du sagst dann vielleicht, Herr, ich habe das hier. Is that all the mercy? I can find more. Aber ich finde da noch ein bisschen was, ja, was Barmherzigkeit braucht. Wait, hier hinten ist auch noch right irgendwas. Yeah. Moment, ich hab's gleich. Don't go away, Lord. Geh nicht weg. Oh yeah, look at that. Look at Da haben wir noch etwas. Mercy, yeah. Ich brauche Barmherzigkeit. I can have more. I gotta have maybe something in my shoe. Maybe something. I gotta have something down. Vielleicht habe ich in der anderen Tasche noch etwas. Can I come back in 5 minutes? I'll also probably find Minuten wieder. Something at home. Zu Hause habe ich maybe noch if I ask my wife, she'll help me. Oder wenn ich meine Frau frage, dann fallen mir vielleicht noch ein paar Dinge ein. I really have a lot. Und dann habe ich wirklich viel, das ich vor dich bringen kann. And the more we bring, the more mercy we receive. Und je mehr wir bringen, desto mehr Barmherzigkeit empfangen wir. This is what heals the root. Und das ist das, was der Wurzel Heilung bringt. You know, it says in 1 Timothy 6 that the love of money is the root of so much evil. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6 steht, dass die Wurzel allen Übels die Geldliebe ist. The love of money is the root, is a root, it says, is a root. Und die Wurzel, also die Liebe des Geldes ist eine Wurzel von just, so viel Bösem. Just one root, one das ist aber nur root. Eine so eine Wurzel. Somebody might be here with just that one root. Und vielleicht ist jemand her, der hat nur diese eine you Wurzel love in sich. Money. Und sagt, du, ich liebe love. Das Geld. You are greedy. You und du bist love geizig. Money. Du liebst das Geld. And it's a root of so much evil. Und das ist eine Wurzel für so viel Übles. Power and sin and all this kind of stuff you can get with money. So viele Dinge kann man sich um Geld mit and that's Geld your root. Und das ist deine Wurzel. And you need to confess it and say, God, this is me. Und diese Wurzel musst du bekennen vor Gott und sagen, Gott, das I bin love ich. Money. Ich liebe das Geld. More than you, I'm so sorry. Mehr als dich. Oh, tut mir leid, das zu sagen. Forgive me, cleanse me. Und vergib mir, Herr, please, und reinige mich. Bitte. Have mercy on me. Und hab Barmherzigkeit this is mit mir. Me. Das bin ich, so bin ich. Cleanse me. Reinige mich davon. And help me find grace. Und hilf mir, diese Gnade zu finden. Let's close, but look at Romans 3:19. Und ich möchte zum Schluss noch Römer 3, Vers 19 ansehen. Obviously, this is just in a New Living Translation. Und das ist nach der neuen Neues Leben Übersetzung. Obviously, the law, its purpose is to keep people from having excuses. Offensichtlich ist es so, dass das Gesetz, dass der Sinn des Gesetzes dazu da ist, Leute davon zu befreien, eine Entschuldigung zu haben. I didn't do anything wrong. Dass man sagt, also ich habe nichts falsch gemacht. I'm not as bad as them. Ich bin nicht so schlimm wie der. Don't look at me. Nein, schau mich nicht an. I'm a good person. Ich bin ganz okay, in Ordnung. Well, the law came to stop that. Und das Gesetz ist gekommen, um dem einen Riegel vorzuschieben. Und um aufzuzeigen, dass die gesamte Welt schuldig ist vor Gott. And God wants to pour out mercy. Und dass Gott Barmherzigkeit ausgießen möchte. Look at verse 22. Und in Vers 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Wir werden mit Gott wieder versöhnt, indem wir unseren Glauben auf Jesus Christus and setzen. And this is true for everyone who believes. Und das ist wahr für alle, die glauben. No matter who we are. Egal wer wir auch sein mögen. For everyone has sinned. Denn jeder hat gesündigt. We all fall short of God's glorious standard. Und wir alle kommen zu kurz nach dem Standard Gottes. Now, let's go to 2 Corinthians 5. Und im 2. Korinther 5. Now, I will close with this. Und damit möchte ich schließen. This is New Living Translation. Das ist auch aus der Neues Leben Übersetzung. He died for everyone. Er starb für jeden. So that those who receive his new life. Damit die sein neues Leben empfangen. This is the New Living Translation. Those who receive his new life. Die sein neues Leben empfangen. And that's through the avenue of mercy. Und das geschieht ja durch die Barmherzigkeit. And then his grace. Und dann durch die Gnade. Those who receive his new life. Die sein neues Leben empfangen. Will no longer live for themselves. Werden nicht länger für sich selbst What produces this kind of selfless living? Und was bringt das hervor, dieses selbstlose Leben? This compassionate living? Dieses Leben des mit Mitgefühl? They received new life. Dieses neue Leben. You cannot receive grace. Du kannst nicht Gnade empfangen. And not receive mercy. Und gleichzeitig Barmherzigkeit nicht empfangen. If you try to live by grace and never have to receive mercy. Wenn du versuchst, mit Gnade zu leben, aber nie Barmherzigkeit empfangen you're musst, just going to live in some kind of weird idea of grace. Dann lebst du einfach in einer ganz eigenartigen, in einem eigenartigen Konzept von Gnade. Some kind of denial. Verleugnung ist da sehr viel mit dabei. We have to treasure the mercy of God. denn wir müssen die Barmherzigkeit Gottes schätzen. They will no longer live for themselves, instead they will live for Christ. Sie werden also nicht für sich selbst leben, sondern sie werden für Christus leben. Who died and was raised for them. Der starb und für sie auferweckt worden. I'll just close with one little story from the Lord. Und mit einer kurzen Geschichte des Herrn möchte ich schließen. He said that there was a Pharisee and a publican who went to the temple. Er hat die Geschichte erzählt von einem Pharisäer und einem normalen Menschen, der zum Tempel ging. The religious person and the sinner. Also der Sünder, der Durchschnittsmensch. Die sehr religiöse Person. Und dieser religiöse Mensch hat Gott sehr dafür gedankt, für wer er ist. And the other guy was in the back and he couldn't even come forward. Und der andere Mensch stand hinten und er hat sich nicht einmal nach vorne gehen getraut. He was beating his chest. Weil er sich auf die Brust schlug. And he said, God, be merciful to me, the sinner. Und er hat gesagt, Gott, sei barmherzig mir gegenüber, ich bin ein Sünder. Luke 18, verse 13. Und das finden wir in Lukas 18, God, be merciful to me, the sinner. Also Herr, sei mir gnädig, dem Sünder. And watch this. And the Lord said, who do you think went home justified? Und der Herr stellt dann die Frage, wer glaubst du, ist gerechtfertigt nach Hause gegangen? Not the one who exalted himself. Nicht der, der sich selbst erhoben hat, but the one who humbled himself. Sondern derjenige, der sich gedemütigt hat. See the connection again? Und hier sieht man wieder diese Verbindung. Humility, mercy. Demut und Barmherzigkeit. Mercy, compassion. Barmherzigkeit, Mitgefühl. Mercy is the root of compassion. Barmherzigkeit ist die Wurzel des Mitgefühls. And mercy is the most humble thing that you will ever do in your life, to receive mercy. Und Barmherzigkeit zu empfangen ist wahrscheinlich das Demütigste, was du in deinem Leben tun wirst. But God gives grace to the humble. Aber Gott gibt dem Demütigen Gnade. In James 4, 6. Jakobus 4. He gives 6. Grace to the humble. Er gibt Barmherzigkeit den Demütigen. If you want to be humble, receive mercy. Gnade den Demütigen. Und wenn du demütig sein willst, brauchst du Barmherzigkeit. But if you want to receive mercy, aber wenn du Gnade, Barmherzigkeit empfangen willst, dann musst du deine Sünde auf den Tisch legen. That's where it all starts. Und denn da fängt alles an. That's why when Jesus came, he came preaching repentance. Und deswegen ist, als Jesus kam, er kam als Prediger der Buße. So let's pray this morning. Und so wollen wir heute Morgen beten. Let's just take this time now to go before the Lord. Lasst uns einfach diese Zeit nützen, um vor den Herrn zu kommen. And as we heard, there is a throne of grace. Und so wie wir gehört haben, es gibt einen Thron der Gnade. It's not a throne of judgment. Und das ist kein Thron des Gerichts. So we can come boldly. Und so können wir mutig hinzukommen. Jesus, we want to give you this time now. Jesus, wir möchten dir diese Zeit jetzt geben. That you would so gently by your Holy Spirit convict us of things. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist ganz sanft überführst von Dingen. That need to be confessed. Die wirklich bekannt werden müssen. Just take a moment before the Lord now. Nimm dir einfach einen Moment jetzt vor dem Herrn für dich allein. Someone said about the gospel. Jemand hat einmal über das Evangelium gesagt, that we are more sinful and more wicked than we could ever dare imagine. Dass wir sündiger und bösartiger sind, als wir es uns jemals vorstellen könnten. But we are more loved and accepted than we ever dared hope. Aber mehr geliebt und mehr angenommen, als wir je zu hoffen gewagt haben. And thank you, Jesus, for this. Und wir danken dir dafür, Jesus. That we can be honest with our sin. Dass wir ehrlich sein können, was unsere Sünde betrifft. And with our depravity. Und mit unserer Verkommenheit. Because we know we are more loved and accepted than we could ever imagine. Denn wir wissen, dass wir mehr geliebt und mehr angenommen sind, als wir es uns vorstellen können. And Lord, you said in your word that I would that you would prosper and be in good health as your soul prospers. Und Herr, du hast gesagt, dass du möchtest, dass es uns gut geht, dass wir gedeihen, so wie auch unsere Seele gut geht. That we would have good health as our soul prospers. Und dass wir gute Gesundheit haben, so wie es unserer Seele auch gut geht. And as we heard, our soul is full of hurts and wounds from the past. Und wie wir gehört haben, ist unser Innerstes voller Wunden und Schmerzen aus der Vergangenheit. And someone said that when you're bitter. Und jemand hat gesagt, wenn du bitter bist. It's like walking around with a full cup of water. Dann ist es so, wie wenn du mit einem vollen Glas Wasser herumgehst. And if someone bumps into you, the water spills out. Und wenn jemand dich anstößt, dann schüttest du etwas aus. And it's so easy to blame the person who bumps into you. Und es ist so leicht, die Person zu beschuldigen, die einen angerempelt hat. But actually the bitterness was always there. Aber eigentlich war die Bitterkeit immer schon da. And Lord, we want to now stop blaming others. Und Herr, wir möchten damit aufhören, andere zu beschuldigen. For what's inside us. Für das beschuldigen, was eigentlich in uns selbst liegt. They only revealed what was there. Sie haben nur das zum Vorschein gebracht, was schon da war. And we know that as long as we keep pointing the finger. Und wir wissen, solange wir mit dem Finger zeigen. In Isaiah 58. Jesaja 58. That there can be no healing and there can be no light. Dass es keine Heilung und kein Licht geben kann. And so you urge us to stop pointing the finger at others. Und so forderst du uns auf, nicht mit dem Finger zu zeigen auf andere. And to say it's their fault. Und zu sagen, es ist deine Schuld. It's my mother's fault or my father's fault. Es ist die Schuld meiner Mutter oder meines Vaters. It's my boss's fault. Oder die Schuld meines Vorgesetzten. There is no one to blame. Es gibt niemanden zu beschuldigen. But ourselves. Ach, als uns selbst. And you paid for that. Und dafür hast du bezahlt. And if there is wrongdoing on our part, we want to confess it to you. Und wenn es Schuld gibt auf unserer Seite, dann wollen wir sie bekennen. Lord, we know that when you reveal something, it's not to expose us, but it's so that you can heal it. Und Herr, wir wissen, dass du Dinge ans Licht bringen willst, nicht um uns bloßzustellen, sondern um sie zu heilen. So we've heard that there has been healing the past services. Und wir haben gehört, Herr, dass es Heilung gegeben hat in den letzten Gottesdiensten. And Holy Spirit, you are here today to heal. Und Heiliger Geist, du bist da heute, um zu heilen. Jesus, we pray for forgiveness, unforgiveness in the heart. Jesus, wir beten für Vergebung. Wir beten um unsere Unfähigkeit zu vergeben. And maybe there's somebody that the Holy Spirit has revealed to you that you are holding a grudge against. Und vielleicht ist jemand hier, dem der Heilige Geist gezeigt hat, dass du irgendeinen Ärger gegen jemand anderen hast. Resentment. Dass du jemand anderen verachtest. Release right now. We release that person. Und jetzt in diesem Moment, Herr, wollen wir diese Person freisetzen davon. We place them in your hands. Wir legen sie in deine Hand. You are the God of justice. Du bist der Gott der Gerechtigkeit. We don't have to fight for our justice. Wir müssen nicht für unsere eigene Gerechtigkeit kämpfen. Vengeance belongs to you. Denn die Rache ist dein, sagst du. We put this person in your hands. Wir legen diese Person in deine Hände. And we bless them. Und wir segnen diesen Menschen. Just as you have blessed us, we bless them. So wie du uns gesegnet hast, so möchten wir auch segnen. Let them prosper. Lass diesen Menschen, lass es ihm gut gehen. Let them be filled with goodness, your goodness. Und lass diesen Menschen gefüllt sein mit deiner Güte. Shower them with gifts. Und überschütte sie, Herr, mit Geschenken. Thank you, Lord, for releasing us as we release others. Danke, Herr, dass wir selbst freigesetzt werden, wenn wir andere freisetzen. And Lord, we just ask people now to stand. If you have need of healing, whether it's soul healing or whether it's body healing, stand now before the Lord. Und wir möchten dich bitten, wenn du Heilung brauchst, sei es körperlich oder sei es für deine Seele, dass du einfach jetzt aufstehst vor dem Herrn. It says that the presence of God was there to heal in the Gospels. Und das heißt, dass die Gegenwart Gottes da war, um zu heilen. And it's the same today as it was then. Und die Gegenwart Gottes ist die gleiche heute wie damals. Holy Spirit, I ask that you would go through this room and you would touch every person who has taken the courage to stand. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch dieses Zimmer gehst und wirklich jeden Menschen anrührst, der den Mut hatte, aufzustehen. We are open before you. Wir sind offen vor dir. You see us naked. Du siehst uns wie nackt. And yet you love us and accept us just as we are. Und du liebst uns und nimmst uns an, so wie wir sind. And we receive right now our healing. Und wir empfangen jetzt von dir unsere Heilung. We have confessed our resentment. Wir haben uns bekannt, unsere Abneigung. Our sin, unsere Sünde, our mistakes, unsere Fehler, and we've received mercy, und wir haben Barmherzigkeit empfangen, as a free gift, als freies Geschenk, and now we are ready to receive grace, und jetzt sind wir bereit, um Gnade zu empfangen. We're ready to be added to. Wir sind bereit zu empfangen, mehr zu haben. I pray for all those who suffer from headaches, from migraines, constantly. Bitte für alle, die wirklich beständig unter Kopfschmerzen und der Migräne leiden. Be healed in Jesus' name. Seid geheilt in Jesu Namen. I pray for all those who are suffering from back pain. Und ich bete für alle, die an Rückenschmerzen leiden. Slip discs. Oder Bandscheibenvorfälle gehabt haben. Jesus, that your Holy Spirit would put in order everything that is out of order in the backbone. Jesus, ich bitte dich, dass wirklich alles, was da im Rücken vor sich geht, Herr, dass das in Ordnung gebracht wird, dass du es heilst. Ear problems, throat problems. Probleme mit den Ohren, Herr. Den Atemwegen. Lungs. Den Lungen. We pray for women who have female problems. Wir beten für Frauen, die frauenspezifische Probleme haben. Healing, Jesus. Thank you for your healing. Wir beten um Heilung, Jesus. Danke für deine Heilung. We pray for those with diabetes. Und wir beten für Menschen mit Diabetes. Holy Spirit, heal these people in our midst. Heiliger Geist, heile diese Menschen. You heal because you love us. Du heilst, weil du uns liebst. You heal because you took every disease on yourself on the cross. Und du heilst, weil du alle Krankheiten am Kreuz getragen hast. Liver problems, kidney problems, heart problems. Probleme mit der Leber, mit den Nieren, mit dem Herzen. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Danke, Jesus, und wir preisen dich, Herr. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Wir preisen dich, Jesus. Danke. Your compassion is great. Dein Mitgefühl ist groß. Your mercy is high as the heavens. Und deine Barmherzigkeit ist so hoch wie der Himmel ist. You forgive every sin. Du vergibst alle Sünde. No matter how bad. Egal wie groß sie sein mag. Jesus, we thank you that we have your righteousness. Und Jesus, wir danken dir, dass wir deine Gerechtigkeit haben können. That we can stand before you clean. Dass wir vor dir stehen können, rein. No matter what has happened this week. Ganz egal, was diese Woche passiert sein mag. No matter what sin we were involved with. Oder in was für eine Sünde wir uns verstrickt haben. If we confess our sins, you are faithful and just to cleanse us. Wenn wir sie bekennen, da bist du treu und gerecht, und vergibst uns. We thank you, Lord. Und wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. You may be seated. Bitte nehmt Platz.